الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sei auf dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter und auserwählter Prophet ist. Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit auf ihn. Liebe Geschwister, wir haben in den letzten Predigten etwas aus dem Leben des besten Menschen überhaupt mitbekommen. Es gibt keinen Menschen, den die Menschheit kennengelernt hat wie ihn. Er wurde nicht nur von den Muslimen gelobt, nicht nur von den Nichtmuslimen gelobt, sondern er wurde, und das ist das Entscheidende, gelobt vom gelobten Herrn, dem Edlen und Großzügigen, als er sinngemäß sagte: Wahrlich, du hast einen gewaltigen Charakter. Wir möchten uns einen Teil seines Lebens heute auch wieder betrachten, liebe Geschwister. Und zu diesem Teil seines Lebens gehört zum Beispiel seine eigene Versorgung. Manch einer fragt sich, wie kann jemand, der diese Stellung hat bei Allah subhanahu wa ta'ala und diese Aufgaben bewältigt hat in seinem Leben, der sein ganzes Leben und seine Zeit geopfert hat für seinen Herrn subhanahu wa ta'ala, er muss doch auch irgendwo gegessen und getrunken haben. Liebe Geschwister, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat eine besondere Stellung bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, es gibt Dinge, sie gelten speziell für ihn. Und deswegen wirst du auch niemals die Stufe unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam erreichen können. Du wirst ihm versuchen, nachahmen zu können. Du wirst versuchen zu können, du versuchst in die Nähe seiner Taten und Aussagen zu kommen, aber du wirst ihm niemals ebenbürtig sein können, sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil es bestimmte Dinge gibt, die für ihn alleine gelten und für niemanden sonst. Zum Beispiel, wenn wir über seine Versorgung sprechen, sallallahu alaihi wasallam, überliefert ist in Sahih al-Bukhari, und dieser Hadith ist aber Muallaq, aber er findet sich auch anderswo und ist auch authentisch, wie Sheikh al-Albani rahmatullah sagt in Sahih al-Jami'. Und zwar diese Überlieferung, er sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Meine Versorgung ist mir gelegt worden, gesetzt worden unter dem im Schatten meines Speeres. Meine Versorgung ist mir in den Schatten meines Speeres gelegt worden. Was bedeutet das? Das bedeutet, liebe Geschwister, dass seine Versorgung stammt aus der Kriegsbeute. Ganz einfach. Und diese Sache unterscheidet den Propheten sallallahu alaihi wasallam von vielen anderen Menschen. Unser einer arbeitet vielleicht seine 8 Stunden pro Tag oder mehr oder weniger. Und dann fragt er sich, ja, wie soll ich denn das alles bewältigen? Lieber Bruder, die Wahrheit liegt immer da, oder das Beste liegt immer darin, dass man aus den Umständen, in denen man sich befindet, das Beste daraus macht. Eine Person, die am Ende des Tages 1 Stunde Zeit hat, Allah zu gedenken und Dhikr macht, die hat ihre Zeit optimal ausgenutzt. Und eine Person, die nicht arbeitet und die vielleicht Arbeit am Laufen hat und nicht arbeiten braucht und die 24 Stunden ausnimmt, um Allah subhanahu wa ta'ala gedenken, die hat ihre Zeit ebenfalls optimal ausgenutzt. Liebe Geschwister, es gibt Dinge, die gelten nur für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und da gibt es zahlreiche Sachen, wie das er sallallahu alaihi wasallam, es gibt Erleichterungen, aber es gibt auch Erschwernisse. Zum Beispiel zu den Erleichterungen gehört, dass er sallallahu alaihi wasallam, wie gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat sich um seine Versorgung gekümmert, wie er natürlich sich auch für andere Versorgung kümmert, aber dass er eben seine Zeit für diese Botschaft nutzen konnte von A bis Z. Und das muss natürlich auch sein, denn wie soll ein Mensch ein Gesandter sein, Botschafter sein, Entsandter sein zu allen Menschen, sogar zu den Dschinn, wenn er nicht die Zeit dafür zur Verfügung gestellt bekommt. Zu den Erschwernissen gehört auf der anderen Seite, dass er sallallahu alaihi wasallam zum Beispiel nicht von den Spenden und nicht von der Zakat nehmen durfte und auch nicht diejenigen, die zu seiner Familie gehören, sallallahu alaihi wasallam. Die Sahaba radiallahu anhum, im Gegensatz dazu, sie haben gearbeitet und sie haben ihr eigenes Brot selbst verdient, und so überliefert uns Uqba ibn Amr radiallahu ta'ala anhu eine folgende interessante Überlieferung, die etwas aus dem Leben der Sahaba mehr verdeutlicht. Er sagte, als wir mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam waren, halfen wir uns immer selbst. Wir wechselten uns beim Hüten unserer Kamele ab. eines Tages war ich an der Reihe, die Kamele zu hüten. Das heißt, er und sein Freund, sie haben sich abgewechselt, wer dran ist, einen Tag hütest du die Kamele und du gehst, du Kamele und ich gehe dafür zum Propheten sallallahu alaihi in die Moschee und schau, was er uns erzählt und schau, welche Reden er hält und wie er betet und wie er sich gibt und wie er mit den Menschen umgeht und ich beobachte das und merke mir das und teile es dir am Ende des Tages mit. Und am nächsten Tag drehen wir den Spieß um und ich bin derjenige, der die Kamele hütet und du bist derjenige, der zum Propheten sallallahu alaihi wasallam geht. Er sagte, eines Tages war ich an der Reihe, die Kamele zu hüten. Ich brachte sie am Abend dorthin, wo sie die Nacht verbringen, also in den Stall zurück oder wo auch immer. Ich erreichte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, als er gerade eine Rede hielt. Er hat sich also beeilt, die Kamele in den Stall, ist schnurstracks in die Moschee gegangen und hörte, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu hören hatte. Und er war gerade am Reden. Und dann hat er ihm Folgendes sagen hören, jeder von euch, der den Wudu, die Gebetswaschung, auf beste Art und Weise vollzieht, hiernach zwei Raka'a mit voller Aufmerksamkeit verrichtet, für den wird das Paradies verbindlich. Dann sagte ich mir selbst, laut vor mich hin, sodass Leute mich also umhören könnten, nicht schlecht, wie wunderbar dies doch ist. Dann sagte ein Mann vor mir, Uqba, was er vorher gesagt hatte, ist noch besser. Ich sah ihn an, es war Umar ibn Khattab, radiallahu anhu. Dann sagte ich, Abu Hafs ist sein Beiname. Abu Hafs, was hat er denn gesagt? Er sagte, er hat gerade bevor du gekommen bist Folgendes gesagt, jeder von euch, der den Wudu auf beste Art und Weise verrichtet und sobald er mit dem Wudu fertig ist, sagt, ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt. Er ist ein Einziger und hat keinen Teilhaber. Ich bezeuge außerdem, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Dem werden die 8 Tore des Paradieses geöffnet und er kann sich aussuchen, durch welchen er ihn betreten möchte. Und dieser Hadith ist überliefert bei Sahih Muslim, bei Nasa'i, Abu Dawud, At-Tirmidhi, Ibn Majah, also bei 5 von den 6 Bekannten. Und trotzdem, natürlich, worum geht es uns? In erster Linie in diesem Hadith, uns geht es in erster Linie im Hadith darum, dass die Sahaba radiallahu ta'ala anhum ihr Einkommen selbst erworben haben, ihre Versorgung selbst nachgegangen sind und gleichzeitig haben sie den Rest der Zeit ausgenutzt für ihre Religion, liebe Geschwister, und so waren sie 24 Stunden, kann man sagen, mit ihrer Religion beschäftigt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hatte also diese Sache mit der Versorgung nicht am Hals, kann man sagen. Und das gehört zur Ehre des Propheten, zur Begünstigung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und gleichzeitig hat er natürlich diese Zeit auch ausgenutzt, um seiner eigenen Familie beizustehen. Und so sagte Aisha radiallahu anha, seine Ehefrau, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er war, wenn er zu Hause war, hat er seine eigenen Schuhe repariert. Er hat auch sein eigenes Kleid genäht, also wenn er ein Loch hatte, so hat er es selbst zugenäht. Und er machte in seinem Haus das, was auch jeder andere von euch in seinem Haus macht, sallallahu alaihi wasallam. Und er hat also seiner Ehefrau beigestanden. Natürlich dürfen wir nicht vergessen den Zusammenhang oder den Hintergrund, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit Aisha radiallahu anha verheiratet war und sie war noch sehr, sehr jung. Das heißt, sie war ein Mädchen, das mit Sicherheit alleine einen Haushalt zu führen für sie eine große Erschwernis gewesen ist. Was nicht bedeutet, dass man, wenn sie älter gewesen wäre, dass er ihr nicht geholfen hätte. Aber man sollte das auch nicht vergessen als Hintergrundinformation. Dass eine Ehefrau ihrem Ehemann beisteht und ihn bei den häuslichen Aufgaben hilft und ihn unterstützt, das ist der Weg der rechtschaffenen Frauen. Das ist der Weg der Frauen, die mit denen uns vorausgegangen rechtschaffenen Menschen verheiratet gewesen sind. Als Ali berichtet uns, er sagte, Fatima hat sich einmal beim Propheten sallallahu alaihi wasallam beschwert wegen dem, was ihre Hand durch die Handmühle erleidet. Als man ihm Kriegsgefangene brachte, ging sie zu ihm, um ihn darum zu bitten. Das heißt also, einmal hat man den Propheten Kriegsgefangenen gebracht und ihr wisst, wenn Kriegsgefangene gebracht wurden, dann durfte der Führer, der Herrscher, durfte sie diese Menschen zu Sklaven machen oder verurteilen. Und so hat sie ihren Vater darum gebeten, dass sie doch einen Mann oder eine Frau bekommen dürfe als Sklave oder Sklavin, damit sie ihre häuslichen Aufgaben einfacher bewältigen kann. Eine Erleichterung, wie heutzutage in vielen arabischen Ländern hat man eine Bedienstete und so wollte sie auch eine Bedienstete bekommen. Und wer kann besser Fürsprache einlegen beim Propheten als seine eigene Tochter? Auf jeden Fall fand sie den Propheten nicht zu Hause vor, sondern nur Aisha radiallahu anha. Als dann der Prophet kam, teilte Aisha ihm mit, was seine Tochter verlangt hatte. Er kam dann zu uns, sagte Ali radiallahu anha. Der Prophet kam dann zu uns nach Hause, als wir uns gerade hingelegt hatten. Wir wollten aufstehen, doch er sagte, bleibt an eurer Stelle. Er kam dann, saß sich zwischen uns hin, sodass ich die Kälte seiner beiden Füße an meiner Brust spüren konnte. Dann sagte er, soll ich euch nicht auf etwas hinweisen, das besser ist als das, was ihr verlangt habt. Wenn ihr euch hingelegt habt, preist Allah 33 Mal, lobt ihn 33 Mal und preist ihn 34 Mal als den Größten, das ist besser für euch, als einen Sklaven oder als einen Diener zu haben. Dieser Hadith überliefert bei Bukhari und bei Muslim und bei Abu Dawud. Seltsamerweise, liebe Geschwister, wenn du diesen Hadith verinnerlichst, höchst interessant, davon abgesehen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihre Bitte abgelehnt hat, hat er eigentlich ihnen etwas Zusätzliches auferlegt. Sie suchte nach Erleichterung. Der Prophet gab ihr etwas, was den äußerlichen Anschein einer Erschwernis hat. Aber, liebe Geschwister, das Geheimnis ist, wie Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala erläuterte, er sagt, das Geheimnis an diesem Hadith ist, dass eine Person, dass ein Muslim, dass der gläubige Mensch seine Stärkung, seine Kraft ersucht im Gedenken Allahs subhanahu wa ta'ala. Der gläubige Mensch, der Allah Azza wa Jal viel gedenkt, er ist gestärkt. Seine Brust ist weit geöffnet, sodass er, liebe Geschwister, diesen ganzen Alltag und diesen Stress bewältigen kann, weil er verstanden hat, warum dieser Stress überhaupt ihm begegnet und welche Weisheiten dahinter stecken. Dieses Gedenken, liebe Geschwister, ist eine Stärkung, sodass manche unserer Rechtschaffenen oder manche der Imame des Islam gesagt haben, dass sie betrachten das Gedenken Allahs nach dem Morgengebet, bis die Sonne aufgeht, als ihr eigenes Frühstück. Das heißt, das Frühstück ihrer eigenen Seele, liebe Geschwister. Deswegen, liebe Geschwister, gilt es, aus diesem Hadith können wir ableiten, und nur, dass wir zu lange reden. Inshallah ta'ala kann man das an anderer Stelle mal ergänzen. Aus diesem Hadith leiten wir eine sehr schöne Sache ab. Und zwar, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihrer Situation gebilligt. Das heißt, er hat gesehen, dass Ali radiallahu anhu seiner äußerlichen Tätigkeit außerhalb des Hauses nachgegangen ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat mitbekommen, wie anstrengend es ist für seine eigene Tochter, diese Hausarbeit zu machen und dass sie eigentlich der Sache kaum nachkommt. Und trotzdem hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Situation so akzeptiert, wie sie ist. Und hat nicht etwa zu ihrem Ehemann gesagt, hör mal zu, du bürdest ihr zu viel auf, das ist nicht ihre Aufgabe, das zu machen, du musst ihr eigentlich auch zu Hause helfen oder ähnliches. Deswegen haben manche Gelehrte, möge Allah mit ihnen Barmherzigkeit, daraus abgeleitet, dass das sogar ein Recht des Ehemannes ist, dass sie diesem Haushalt nachkommt und alles, was dazu gehört. Und sowieso, wie wir erkennen aus dieser Überlieferung und auch einer anderen schönen Überlieferung von Asma radiallahu anha und Az-Zubayr ibn Awwam radiallahu anhu, kommen wir sehr klar zum Ergebnis, dass das eine selbstverständliche Erscheinung ist unter den rechtschaffenen Menschen von damals, was wie gesagt nicht ausschließt, dass man sich gegenseitig unterstützt, genauso wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gemacht hat. Und diese Sachen, liebe Geschwister, da gibt es keine, die islamische Religion, die islamische Scharia macht dafür allgemeine Grenzen, die schafft dafür Rahmenbedingungen, auf Arabisch sagt man Dawabit. Aber ansonsten, die kleinen Details, sie werden natürlich nicht einfach so unbestimmt gelassen, sondern sie werden bestimmt durch die Situation, in der man sich befindet. Sie werden bestimmt durch die Umstände, durch die Gesellschaft, durch die Zeit, durch die Person, von der man überhaupt spricht. Und deswegen kann man nicht allgemein sagen, die Aufgaben einer Frau ist 1, 2, 3, 4, 5. Ich rede jetzt von den Details, wenn man ins kleinste Detail reingeht. Sondern das sind Dinge, die ergeben sich. Und deswegen sagt der Sheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, dass es die Pflicht einer Ehefrau ist, ihrem Ehemann so zu dienen, wie es gang und gäbe ist. Und dann sagte er, das hängt von den verschiedenen Zuständen, Umständen ab. Eine Frau, eine Beduinin, ist nicht so wie eine Frau aus der Stadt. Und, jemand, der kräftig ist, ist nicht so wie jemand, der schwach ist. Und das ist die Ansicht, sagte er, von verschiedenen Gelehrten, unter ihnen Al-Juzjani und Abu Bakr ibn Abi Shayba. Und das ist eine Sache, die unsere Region glasklar ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch einen Erfolg verleihen, dass wir diese Sachen gut verstehen, dass wir in erster Linie verstehen, was sind die Rechte und was sind die Pflichten und dann, wie kann man seinem Ehepartner und seinem Mitmenschen entgegenkommen, indem man sich gegenseitig Bürden abnimmt, damit eben auch die Harmonie dadurch entsteht. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.